Der mündige Bürger des 19. Jahrhunderts brauchte eine rationale Erklärung bzw. Verklärung jenseits religiöser Mythen, warum man überall auf der Welt Menschen ausbeutete und, selbst wenn man sie auch nicht mehr direkt versklavte, so doch brutal bekriegte und unterdrückte. Die aufgeklärten Weißen konnten weiter in Ruhe der Hochkultur und den Wissenschaften frönen, während der Rest der Welt für ihren Reichtum schuftete. Fußnote: Im postkolonialen Diskurs gibt es einige Positionen, die stichhaltig nachvollziehen, dass kulturelle Blütezeiten wie die deutsche Romantik nur möglich waren, weil man eine empathische Hinwendung zum Inneren mit einer skrupellosen Politik der Ausbeutung des Außen finanzierte. Speziell die deutsche koloniale Vergangenheit, vom frühen Sklavenhandel der Habsburger bis zum Völkermord an den Herero in Namibia, wurde dahingehend bis vor kurzem nahezu komplett verdrängt. Ende der Fußnote. Die Behauptung, es gebe Menschenrassen, zählt bis heute zu den wirkmächtigsten Märchen, um fremde Länder zu erobern, sie zu unterdrücken, auszubeuten und ihre Bewohner zu Antagonisten zu machen und sich dabei noch moralisch überlegen zu fühlen. Und sie wird immer wieder angepasst, je nach Bedarf. Wenn sie 1929 in den USA eine Mexikanerin waren, dann galten sie als weiß, ab 1930 hingegen nicht mehr, da die Immigration von Nichtweißen eingeschränkt werden sollte. Als 1942 im Zweiten Weltkrieg Arbeitskräfte gebraucht wurden, um Rüstungsgüter zu produzieren, galten Mexikaner jedoch wieder als weiß. Ein beliebiges Beispiel, das zeigt, dass Hautfarben ein soziales Konstrukt sind und je nach gesellschaftlichem Kontext relativiert werden können. Biologisch ist längst erwiesen, dass wir Menschen nur eine Spezies sind und dass es mehr genetische Unterschiede zwischen einzelnen Pinguinen gibt als zwischen Menschen. Rasse ist nicht so sehr ein biologisches Phänomen als vielmehr ein sozialer Mythos, erklärten Humanbiologinnen und Genetikerinnen 1950 in ihrer ersten Erklärung zur Rassenfrage Statements on the Race Question im Anschluss an die damalige UNESCO-Konferenz zu diesem Thema.